Ich weiß noch genau, wie ich da stand. Vollends irritiert fiel mir das Glas aus der Hand. Er sang dieses Lied, das mir so bekannt. Und ganz ungeniert sang er mich an die Wand. Ein Karaffel, wenn man mich fragt, was man nicht tut, wie man so sagt. Verkauf von Fahrrad, bezeugt von jedem Küchenradio. Plagiiert, verziert und komprimiert, serviert. Na dann, guten Appetit. Doch viel zu heiß, mit dem Erfolg steigt auch der Preis. Und Moral ist, wenn man trotzdem weint, wie es scheint. Der Held aller Menge gerät ganz an die Spitze mit gestohlenen Klängen und heiligem Schein, Applaus in den Rängen. Und ich ganz allein am Stürmen und Drängen. Das Hauptproblem, ich bin schon tot. Mein Anwalt scheut jeden Dialog. Verkauf von Fahrrad, bezeugt von jedem Küchenradio. Plagiiert, verziert und komprimiert, serviert. Na dann, guten Appetit. Und doch viel zu heiß, mit dem Erfolg stieg auch der Preis. Und Moral ist, wenn man trotzdem traurig scheint. Zum Autor dieses Songs. Schweigen ist Gold, leert die Balance. Und wer im Glashaus sitzt, vergebene Müde in der BGB, rechtlich stabil, kopiert sowohl Inhalt als auch Stil. Verkauf von Fahrrad, bezeugt von jedem Küchenradio. Und als Hauptzutat das Raubzitat kläglich versteckt. Da hoffen wir, es schmeckt. Und Tellerbeweis, Verweis, Leis auf den Hintergrund. Disziplin ist, wenn man trotzdem weiter sieht.